dazu gleichzeitig zusammenkommen müssen, um bei einer Figur wie einem Franziskaner in der Form, wie behandelt, bei einem Franziskaner dazu führen, eine besondere, ich würde mal sagen, Disposition für den Entwurf eschatologisch heilsgeschichtlicher Überlegungen zu bringen. Also diese drei Punkte müssen zusammenkommen, mindestens müssen zusammenkommen, um eine besondere Disposition zur Schaffung derartiger geschichtstheologischer Konzepte zu bringen. Und insofern scheint mir diese bis dato angewendete monokausale Überlegung nicht hinreichend zu greifen. Drei Punkte meine ich mindestens, müssen zusammenkommen. Pastor, Pastor, vorrei domandarle, non crede che di poter aggiungere un quarto elemento, il fatto della stigmatizzazione di Francesco, che ne crea la figura dell'Alter Christus, e in molti commenti nell'Olivi, molto tardi, ma probabilmente anche prima, non lo so, quando Gioacchino si riferisce a Cristo sia come figura di un angelo apocalittico o questo angelo che segue il sesto angelo o l'angelo forte, lo scioglie in Cristo. In tutti questi posti Olivi scioglie in Francesco, Francesco come Alter Cristo perché porta le stimmate. Quindi alla domanda del professor Fried, Varum di Minoriten, io penso che abbia un suo contributo dato anche la figura di Francesco Alter Christus, cioè Francesco stigmatizzato. Rusconi. Un problema che è emerso attraverso tutta la discussione, che poniamo come domanda, esiste, l'ultima risposta, esiste una necessità del gioacchinismo francescano? E io credo che invece la risposta sia no. Per quale motivo? Motivi svariati. Prima di tutto seguendo l'elenco di elementi che sono stati offerti dalla relazione del professor Berg, e io ne sottolineerei due a questo fine. Il primo è questo: l'avere individuato l'importanza di questo momento di cesura che è dato dalla deposizione di Elia. Ecco, poi non me ne occupo in prospettiva di storia dell'ordine, perché il nostro seminario è sulle scatologie, quindi nessuna egemonia francescana da questo punto di vista. Allora, trasformazione dell'ordine, resa possibile di un interesse per il gioacchinismo e per le profezie di Gioacchino, vere o spurie, da parte di una entità religiosa che diventa nettamente clericale. Perché le profezie, le predizioni dei viri spirituales non vanno bene per i minoriti finché i minoriti non si sono trasformati pienamente in un ordine chiericale, e questo credo vada sottolineato. Credo che vada sottolineato, credo vada sottolineato un altro fattore che è estremamente importante, di cui si occupa Lerner in un articolo appena uscito: la totale casualità con la quale i francescani entrano in contatto con gli scritti gioacchinitici. È la domanda del professor Fried. Perché questi manoscritti, va bene, vale l'osservazione che quelli che arrivano a noi non testimoniano in maniera definitiva della diffusione, però l'arrivo dei manoscritti e delle opere di Gioacchino vere e spurie presso i francescani è abbastanza casuale, quali che siano i motivi per cui questo abate è fuggito a Pisa. Quindi nessuna necessità da questo punto di vista. Inoltre l'importanza di distinguere tra la lettura delle opere di Gioacchino e la lettura di quanto a Gioacchino veniva attribuito. In sostanza un doppio binario che bisognerebbe forse ripercorrere, ed è questo, cioè interesse, ruolo e presenza del gioacchinismo, legato a Gioacchino stesso, che è legato alla riflessione teologica ed esegetica che parte dalle opere di Gioacchino, perché il valore delle opere di Gioacchino è in questa chiave, e un filone di battaglia, cioè in una utilizzazione di un lessico e di una serie di figure che sono escatologiche, apocalittiche e di propaganda, che chiaramente attingono all'universo variamente gioachimitico una serie di motivi che in qualche modo si riportano a Gioacchino, ma che corrono su un binario a mio parere diverso. Ecco, io non stenterei a rileggere tutto il problema dei rapporti tra escatologia, gioachimismo e francescanesimo dalle sue conclusioni dell'ultimo quarto del 200. Stenterei molto. Also die Zäsur mit Elias und der Klerikalisierung würde ich in der Tat als wichtig betrachten, dass also im Rahmen der zunehmenden Ausbildung eines Studienwesens, einer theologischen Ausbildung, die technisch-praktischen Voraussetzungen für die Rezeption und Weiterentwicklung eines derartigen Konzeptes wie von Joachim überhaupt gegeben waren. Vorher war, wenn Sie so wollen, die intellektuelle Kapazität in dieser Form nicht vorhanden, auch institutionell nicht gegeben. Würde ich also meinen, das sind also schlicht und einfach auch pragmatische Gründe. Der nächste Punkt ist, dass eigenartigerweise, wenn wir an spätere Figuren denken, wie Ubertino oder Olivi, dass das ja hochgebildete Leute gewesen sind, die also in der Tat die bis dato angefeindeten Institutionen ihrer Bildungsinstitutionen ihres Ordens durchlaufen haben, dass die nun aber quasi sich gegen diese Institutionen an sich stellen und insofern ein gewisses dialektisches Verhältnis da entsteht, dass man einerseits den Nutzen der Institutionen für sich gutiert, aber ein System entwickelt, das das Instrument, das man benutzt hat, um eine entsprechende Intellektualisierung zu bekommen, zu vernichten sucht. Also, um es zu wiederholen, es sind nicht ungebildete Leute, also nicht irgendwie viri spirituales, die also keine theologische Ausbildung haben, die diese Thesen äußern, sondern es sind hochgebildete Theologen, die sich quasi gegen das System, das sie produziert hat, selber stellen. Und von den Quellen her bin ich völlig Ihrer Meinung, dass die konkrete Zuweisung von Joachimitismus möglichst spät für den Franziskanerorden anzusetzen ist. Und da kämen wir in den Bereich, der von Frau Paschdorf vor allem vertreten ist. Ich wende mich dagegen in der Tat ständig von Joachimitismus etwa in der ersten Hälfte des 12. des 13. Jahrhunderts intensiv zu sprechen, solange die Quellensituation ist wie beschrieben. Grazie, Pierre Arnaud. Eine ganz konkrete Frage, obwohl ich sie in Italienisch stelle. Se io non ho capito male, Bonaventura parla di Francesco come di Elia. Elias. Elias, sì, Elias. Allora la domanda è questa: l'applicazione della figura di Elia a Francesco da parte di Bonaventura è soltanto una metafora o è un'applicazione di una figura carica? Se fosse l'applicazione di una figura carica, chiederei di sapere qual è la carica scatologica con cui va caricata questa figura. Ein beladenes Bild, ein geladenes Bild, gefühltes Bild. Und wenn gefühltes Bild, mit wem gefühlt ist? Den letzten Punkt meine ich. Was bedeutet das auf Deutsch? Den letzten Punkt meinte ich eben verneinen zu müssen. Ich würde dafür plädieren, das als Metapher zu verstehen, in der Tat, vor dem Hintergrund, dass also Bonaventura, wie ich versucht habe deutlich zu machen, eine bewusste Konkretisierung, zeitliche Konkretisierung seines Modells bewusst vermeidet. Das würde in der Tat die Konsequenz haben, die Sie andeuten, dass von dort aus quasi im Nachhinein doch also ein Verhaltensmodell für die künftige Bewältigung von Endzeitentwicklungen an die Hand gegeben wurde, was von Bonaventura bewusst vermieden wird. Er will eben keine zeitgeschichtliche Zuspitzung der Entwicklung auf den konkreten Orden. Insofern würde ich plädieren für Metapher. Aber kann ich noch etwas dazu sagen? Es wäre ja ganz unverständlich, dass man jemand mit dem Bild Antichrist gezeichnet, weil das Bild Antichrist ist ganz erfüllt mit dem eschatologischen Sinn. In der Zeit Bonaventuras jemand als Elias zu bezeichnen, ist ein Bild anwenden, der ganz eschatologisch erfüllt war. Deswegen muss ich sagen, dass ich verstehe nicht Bonaventura, wenn so unverantwortlich dieses Bild auf Franziskus angewendet hat. Wie gesagt, also ich verstehe es in erster Linie als Metapher und mit dem Versuch zu vermeiden, eine eschatologische Festlegung für den Orden konkret zu verhindern. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die erste Frage nach Ihrem Vortrag von Frau Böhringer war, ob Bonaventura den Franziskus vermenschliche. Und eine Metapher zielt ja auf Vermenschlichung. Und Sie hatten damals die Frage verneint. Ich möchte diese Frage etwas aufgreifen und auf ein zweites Bild, das angewandt wird, applizieren. Nämlich sowohl Gerhard von Borgo San Donnino wie Bonaventura sprechen von Franziskus als dem Engel der sechsten Äthers. Meinen beide dasselbe? Roberto Lambertini. Vorrei tornare sulla questione del rapporto tra mendicantem Streit e Selbstverständnis dell'ordine francescano. Mi sembra che nelle opere in cui Bonaventura difende direttamente l'ordine in quella occasione contro l'attacco dei secolari, la presenza della tematica escatologica applicata all'ordine francescano sia estremamente scarsa. C'è nelle questioni de perfezione evangelica un piccolo riferimento, ma non nella endgültige Fassung, nella versione finale. Mi sembra che a quel momento, probabilmente perché Guglielmo di Sant'Amore aveva sottolineato la pericolosità delle tesi paragioachimitiche, una figura leader come Bonaventura rinuncia all'armamentario escatologico per difendere l'ordine. sagen, dass im Zusammenhang des Mendikantenstreites, ich meine, die Verteidigung des Ordens von Seiten Bonaventuras, Bonaventura verwendet die eskatologische Argumente sehr, sehr wenig. Sie spielen eine sehr kleine Rolle und nur in die erste Fassung der Questiones de Perfección Evangelica und werden zum Beispiel in der Apologia Pauperum völlig verlassen. Ja. Ich darf es insofern ergänzen, es kann in einer gewissen Weise auch eine Reaktion sein auf die Polemik, die von Seiten der Weltkirche gekommen ist, die argumentiert ja mit Wilhelm von Saint-Omer ebenso eschatologisch und betrachtet oder interpretiert das Eindringen der Mendikanten in Weltklerikerbereiche unter eschatologischen Kategorien. Aber diese, das hatte ich auch versucht deutlich zu machen, im Zusammenhang mit den Fehlentwicklungen unter Gerhard hüten sich beide Seiten, die eschatologische Komponente in besonderem Maße zu betonen, und man reduziert dieses Verfahren des Konfliktes dann auf Kernpunkte wie Armutsstreit etc. Also bewusst, ich meine in Kenntnis der großen Gefahr, die diese Argumentation bietet, die eschatologische, verzichten beide Seiten, vor allem die Franziskaner, auf eine intensive Verwendung dieser Argumentation, obwohl, wie gesagt, Wilhelm von Saint-Amour auch eschatologische Begründungen verwendet. Ich würde ihm völlig zustimmen. Ich hatte eigentlich nur eine philologische Zwischenbemerkung zu dem immer wieder gebrauchten Argument mit dem Spiritualen. Ich wollte nur darauf hinweisen, das Wort Spirituales ist ein höchst gefährliches und missverständliches Wort. Es gibt, um nur ganz kurz zu sagen, in der Zeit, über die wir uns hier unterhalten, drei verschiedene Bedeutungsgehalte. Das eine ist der Sensus Spiritualis in der Schriftauslegung, das ist eine Bedeutung, aber es kommt ja schon in der Bibel vor, da gibt es den Homo Spiritualis, der von niemandem gerichtet wird, ebenfalls mit einer langen Interpretationstradition. Und schließlich gibt es auch noch das schlicht und ergreifende Spiritualis, Spiritualiter, das Franziskus selber in seinem Testament von seinen Brüdern erwartet, sie sollen der Regel Spiritualiter folgen. Sie können sich vorstellen, dass dass eine Kontamination dieser Bedeutungsebenen sofort erfolgt. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass in der Zeit, die Frau Pastor heute Nachmittag behandeln wird, ein Geflügel des Ordens sich Spirituale nennt, können Sie sich auch denken, wie irregeleitet die Forschung ist, wenn sie glaubt, sie könne jederzeit präzise bestimmen, was ein bestimmter Autor zu einem bestimmten Zeitpunkt unter Spirituale versteht. Ich hab mich gemeldet, als Herr Rusconi davon gesprochen hat, die Franziskaner konnten erst Viri Spirituali Joachimitisch verstehen, als sie klerikalisiert worden sind. Dann hätte Franziskus sein Testament nicht schreiben können, weil in der Zeit waren die Franziskaner noch nicht klerikalisiert. Also dieses Argument, ich bin sonst Ihrer Meinung, Herr Rusconi, was Sie, ich meine bloß, ich wollte nur sagen, also man kann an dem Begriff Spiritualis sehr wenig festmachen, und ich würde davor warnen, ihn also in irgendeiner Richtung festzulegen. Ich würde auch ihn nicht auf die joachimitische Tradition festlegen wollen, würde nur sagen, wir sollten so wenig wie möglich argumentativ mit Spiritualis umgehen, denn er ist dazu nicht geeignet. Mein Name ist Göring, ich komme aus Tübingen. Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Gesichtspunkt zurückkommen, den Sie meiner Meinung nach als wichtigen angesprochen haben, nämlich die Bedeutung des Streits zwischen Kaiser und Papst im Zusammenhang mit der ordensinternen Krise. Sie haben gesagt, dass der Einfluss Friedrichs II. Oder der Publizistik, wenn man von der Publizistik sprechen kann, auf den Minoritenorden gering geblieben ist, und zwar weder Reformanhänger oder Reformgegner sich dem Kaiser angeschlossen hätten. Als Beispiel für den Einfluss auf den Orden haben Sie den Vorwurf genannt, dass sich die Franziskaner also als Geldkollektoren betätigt haben für den Papst, für das finanzielle Interesse. Wenn ich mich recht erinnere, ist das ein Vorwurf, der aber erst im Anfang der 40er Jahre auftaucht. Ganz am Anfang, also 1240, gibt es aber bereits Briefe des Kaisers, in denen er verschiedene Argumente der Franziskaner vielleicht aufnimmt, namentlich diese Armutsforderung und die Forderung der Rückkehr zur apostolischen Armut. Ich glaube, das ist schon 40, Illus Petitius. Das ist 44, okay. Na gut, ich dachte, seit 1240. Gibt es einen Kreis, der sich ausfindig machen lässt oder ja, der sich benennen lässt am Kaiserhof, der da Argumente vielleicht in die kaiserliche und die Kanzlei hineingetragen hat? Sie hatten Elias von Cortona erwähnt, kann man das noch präzisieren? Und weiter, Sie haben die hybride Selbst, das hybride Selbstverständnis des Kaisers erwähnt, das ist ja auch etwas, was erst im Laufe der 40er Jahre dann sich ausformt, namentlich die messianische Stilisierung. Gibt es da auch einen Einfluss, etwa von Reformgegnern? Ja, zum ersten Punkt kann man nur sagen, dass also konzeptionell Elias von Cortona etwa bei der Entwicklung einer derartigen Polemik wohl keine Rolle gespielt hat. Direkt in dem Sinne, dass er in der Publizistik aktiv mitformuliert hat. Das ist sicher nicht der Fall. Man kann aber durchaus sagen, dass gespeist aus dieser aus dem Ordenskonflikt und den entsprechenden konzeptionellen Auseinandersetzungen Argumentationsmaterial über diese Gruppierung, auch über minoritische Staufer-Anhänger der Kanzlei zur Verfügung gestellt worden, und dort sind in der Tat dann die Hauptakteure zu suchen, das heißt, es ist normale Kanzleipersonal. Also da ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass da Minoriten, die kaisertreu gewesen sind, aktiv quasi publizistisch gegen ihren eigenen Orden agitiert hätten. Material wird sicher über Elias zugeliefert worden sein, aber konkret lässt sich das nicht nachweisen, dass da Franziskaner publizistisch gegen ihren eigenen Orden gearbeitet hätten. Und der zweite Punkt mit dem Kaisertum Hybride würde ich nach wie vor sagen, da würde ich Ihnen, ist ja bekannt, selbstverständlich recht geben, dass im Zusammenhang mit dem Konflikt, das sollte man betonen, diese Kaiservorstellungen eskalieren. Und ich würde sagen, das ist eine Sache der Interdependenz. In dem Maße werden also auch die Schreckensbilder von Friedrich II., also in der Publizistik, entsprechend verzerrt und stimuliert. Das ist also ein Prozess des gegenseitigen Hinaufschaukelns. Diese Vorstellungen sind aber, glaube ich, bekannt, dass diese Interdependenz zwischen einer Zuspitzung des Konfliktes einerseits und der Radikalisierung der dort geäußerten Ideen, auch eschatologischer Art, dass die gegeben ist. Io credo che la discussione così ampia dedicata alla relazione con il professor Berg non solo abbia sottolineato l'interesse della relazione stessa, ma andando talora anche al di là dei contenuti specifici della relazione, abbia posto dei gravi interrogativi, ed è sempre bene che sia così, sia per quanto sentiremo questo pomeriggio a proposito di questo ponte che non è ancora completamente costruito tra gli anni 60 e fino agli anni 70, secolo dopo un terzo, sia anche per qualche spiraglio, qualche luce che assume, adesso al di là dei convincimenti di ognuno di noi, qualche luce che assume i toni della profonde perplessità circa i rapporti sinora visti abbastanza diversificati, ma non discutibili anche nella loro quasi necessità, tra gioacchinismo e francesismo. Quindi grazie al professor Berg, grazie a tutti gli intervenuti, alle tre in punto. Ich darf mich nochmal, einen Moment, Geduld bitte, ich darf mich nochmal bedanken für Ihr Verständnis für meine Sprachdefizite, dass Sie mir so geholfen haben. Grazie. Grazie.